Costa Vélez, denn Friedrichshalle, Alexanderplatz, Fernsehturm, Walter Ulbricht Stadion, U-Bahn unter Ost-Berlin, U-Bahn unter Ost-Berlin, U-Bahn unter Ost-Berlin, Friedrichshalle, Alexanderplatz, da steht mein Schatz. Ost-Berlin, U-Bahn unter Ost-Berlin, U-Bahn unter Ost-Berlin.